Sicherheit. Es Krieg, es Frieden, es Mord. Kein Blut für Öl, die Parole ist längst fort. Nur ein paar Tage und es geht wieder los. Befrei das nächste Volk, der Jubel, der wird groß. Gesicht. Ich merk schon viel zu lang, wie der Teufel aus dir spricht. Ab an den Front, dann bist du weg. Und behandelst unsere Leben nicht mehr wie den letzten Dreck. Ja! Und die Nennen und die Nähren und die Welt sowieso sind gute Komplizen, sie bereiten es vor. Den nächsten Krieg, die Opfer können sich nicht wehren. Das deutsche Volk wird geschlossen, hinter euch stehen.